rasch eine Gebrauchsmusik liefern, eine Jagd ihres Brotfeuerwerk. Und auch sie bedienten sich dabei ganz selbstverständlich überlieferter und hinreichender. Eine Jubelfanfare in strahlendem C-Dur zu Kaisers Geburtstag, bitteschön, und am Ende ein D-Moll zu seiner Beerdigung. Zur Goethezeit wollten es die Leser des jungen Werther dann noch ein wenig intimer haben und vor Musikanten liebten auszudrücken eines Unglücken, eine holdselige Umarmung oder die Betrübnis über den erhaltenen Korb. Aber immer hörte man dazwischen auch mahnende Stimmen, es dabei doch bitte nicht zu übertreiben. So wird die Musik zwar die Wut eines Rasenden nachahmen, aber doch bitte nicht mit Unsinn. Sie wird ihn allemal vernünftig und ein wenig regelmäßig rasen lassen. Die Exzesse der Cartoon-Musik hätten jenem altvorderen Moralapostel ganz sicher nicht gefallen. Auch ein anderes, bereits in der E-Musik erprobtes Konzept haben Stalling und Co. übernommen, Richard Wagners Leitmotiv. Die Idee also, eine Kurzfolge als Erkenntnis. Für Carl Stalling eröffnete sich erst 1936, nach seinem Wechsel in die Warner Brothers Studios, die Möglichkeit, all das auszuleben und anzuwenden, was ihm noch aus seiner Zeit als live vor der Leinwand improvisierender Filmbegleiter vorschwebte. Während man bei Disney aus geschäftlichen Gründen sehr knauserte, wenn es darum ging, für die Verwendung von fremdem Tonmaterial Tantiemen zu zahlen, waren seine neuen Arbeitgeber, die Gebrüder Warner, in dieser Hinsicht wesentlich freigebiger, sodass er sofort begann, noch ungezwungener als zuvor, seinen gut gefüllten Zitatenschatz zu plündern. Bei Warner eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten, was die Verwendung von populärer Musik anbetraf. Bei Disney sollten wir immer zurückgreifen auf Klassisches aus dem 19. Jahrhundert. La Cucaracha. Das Lied von der Marihuana rauchenden Küchenschabe. Wann immer es mexikanisch werden sollte. Solche Melodien verwendete er geradezu inflationär, den Yankee Doodle, O Susanna oder Aloha He. Und immer fand er dafür genau die passende Filmstelle. Nicht zuletzt darin bestand wohl sein größtes Talent. Aber neben dem U-Musikfundus behielt er als alternative Quelle, geschult in seiner Zeit bei Disney, das gesamte klassische Hitrepertoire im Ohr. Sie haben es erkannt? Ein Zitat aus einem Klavierstück von Franz Liszt, zu dem nachher dann ein hinterlistiger Kater namens Silvester versuchen wird, Großmutters Kanarienvögelchen Tweety in die Krallen zu bekommen. Aber das wird auch dieses Mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einem desaströsen Misserfolg enden für die blöde Miezekatze. Offenbar wieder Pech gehabt. Scott Bradley, der Stallings Job bei MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, innehatte, gab einmal selbst Einblick in seine Arbeitsweise. Ich möchte Ihnen ein kleines Problem schildern, das ich zuletzt bei einer Tom-und-Jerry-Szene zu lösen hatte. Eine kleine Maus war dort zu sehen, die eine übergroße Hundemaske auf dem Kopf trug und damit herumrannte. Man sah dabei nur die winzigen trippelnden Füßchen, und den ganzen Tag grübelte ich darüber nach, wie ich diese Passage durch eine möglichst originelle Musik untermalen könnte. Alles, was ich versuchte, schien mir am Ende einfach zu witzlos und banal. Dann versuchte ich es mit einer 12-Tonleiter. Und siehe da, es funktionierte. Ich hoffe nur, dass Dr. Schönberg mir noch einmal verzeihen wird, dass ich sein ehrwürdiges System für ein Stückchen Funny Music entweiht habe. Aber sogar die Burschen vom Orchester lachten, als wir es aufnahmen. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Versuch und Irrtum. Probier einfach aus, was dir in den Sinn kommt. Wenn es passt, ist's gut. Wenn nicht, probier etwas anderes. Während Bradley einen gewissen Ehrgeiz entwickelte, möglichst wenig allzu offensichtlich zu zitieren, gefiel es Stalling im Gegenteil, möglichst sinnige Bezüge herzustellen, die allerdings nicht immer so geistreich waren, wie er dachte. Bitte lass die roten Stifte heute einmal in der Schublade. War ein Running Gag in den Warner Zeichenbüros. Sonst kommt uns der Karl zum tausendsten Mal wieder mit seiner Lady in Red und den Worten, das passt doch ganz toll, nicht? Auch andere seiner mehr oder weniger nachvollziehbaren Assoziationen waren im Kollegenkreis bald hinlänglich bekannt. How dry I am kam fast immer, wenn es galt, einen lallenden Trunkenbold zu begleiten. Aus dem deutschen Liedgut hätte er dazu vermutlich ausgewählt, Bier her oder ich fall um. Doch man musste ihm zugestehen, auch wenn er jeden seiner musikalischen Jokes mindestens 100 Mal erzählte, er erzählte ihn jedes Mal aufs Neue wieder verdammt gut. Und genau das ist ja auch das schlichte Konstruktionsprinzip jeder Cartoon-Komik überhaupt. Nach diesen Vorgaben entstanden bis heute all die Klassiker der Fernsehcomic-Welt. Und stets versteckte man den Namen der mitwirkenden Tonkünstler irgendwo ganz hinten im Kleingedruckten des Abspanns. Hoyt Curtin vertonte für das legendäre Barbara die prähistorischen Abenteuer der Familie Feuerstein. Bei Paramount führte Winston Sharples den Dirigentenstab für Felix the Cat. Für die Bullwinkle Show schrieb Fred Steiner die Musik, Vince Giraldi für die Peanuts. Und immer noch zaubern all die alten Jingles und Titelmelodien schon mit den ersten Takten ein Lächeln auf sich nostalgisch verklärende Gesichter. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Und diese Bienen, ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch jede Auch was die Instrumentierung anbetraf, so stellten sich die unter enormem Zeitdruck arbeitenden Comicmusiker ein allzeit breites Sortiment für jede Gelegenheit zusammen. Xylophone eignen sich eben hervorragend für die ultraschnellen Schrittfolgen eines Speedy Gonzales. Die Piccoloflöte zwitschert wie ein kleines Vögelchen, das Sousaphon passt zu Yogi dem Bären, wie das Fagott zu jedem beliebigen dicken Schwein. Und wilde Jagden, die startete Stalling am allerliebsten mit einem fetten Boing auf einem damals aufregend neuen und noch kaum erforschten Instrument, der elektrisch verstärkten Gitarre. Überhaupt war es ein Kennzeichen der Cartoon-Musik, dass sie nie die geringsten Berührungsängste vor klangtechnischen Innovationen oder vor schrägen Tönen hatte. Keine andere Musikrichtung schöpfte aus so vielen unterschiedlichen Quellen. Und doch gab es da eine Klangwelt, der man sich bis in die 60er Jahre hinein nur sehr vorsichtig und mit einigem Vorbehalt näherte. Die unterleibsbetonteren Formen der Black Music kamen kaum einmal ins Repertoire. Mit Blues, Soul und Funk schien man viel zu leicht auf unsittliches Terrain zu geraten. Im gleichen Geist galt ja auch nebenan für die Zeichner ein streng zu befolgendes Brustwarzen- und Schamhaarverbot. A cartoon should be clean fun for clean American families. In Zeichentrickserien, Kindersendungen gedacht, aber sie sollten zumindest ins Sonntagnachmittagsprogramm eines prüden weißen Kirchgängers passen. Eine der ganz wenigen Ausnahmen in der Frühzeit waren die Fleischer Studios, die ihren Hauskomponisten Sammy Lerner anwiesen, ihren Star, einen ziemlich unkeuschen Spinatmatrosen, gelegentlich einmal mit einer Pin-Up-Schlampe namens Betty Boop zu souligeren Grooves tanzen zu lassen. Cheek to cheek and chop to chop. Oder man bebilderte 1932 gleich umgekehrt einen doppeldeutig schlüpfrigen tiefschwarzen Jazz-Hit wie Minnie the Moocher von Cab Calloway mit besagter Betty Boop in der Hauptrolle. Eine Nummer, die 50 Jahre später bei den Blues Brothers ja noch ein weiteres Mal zu Filmehren kommen sollte. Folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot huge coocher. She was the roughest, toughest, frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey. Die Musik diente nicht zuletzt auch dazu, die vordergründige Brutalität der Stories ein wenig zu entschärfen. Die Zahnreihe eines bösen Wolfes, die nach einem, noch dazu stets selbstverschuldeten Schicksalsschlag, begleitet von einem perlenden Streicherpizzicato zu Bruch geht, die kann doch so sehr nicht wehtun. Oder ein Schleudertrauma zum lustvollen Wimmern einer singenden Säge. Was die Stimmen der Figuren anbetraf, so suchte man deren Sprecher zunächst noch eher zufällig im Umfeld der Studios. Stalling selbst etwa war die erste redende Mickey Maus. Disney hatte nur gesagt, probier's doch einfach mal, Karl. Mickey spielt hier einen mutigen Baywatcher und rettet Minnie vor dem Ertrinken. Sie sagt daraufhin, my hero, und er antwortet im Falsett, oh, shucks, that's nothing. Die Minnie sprach übrigens eines der Mädels aus unserer Schreibstube. Dann aber professionalisierte man auch zunehmend dieses Metier und aus Tierstimmenimitation, Babytalk und Bauchrednertechniken entwickelte sich der typische Comic-Speech. Gemäß den Vorlagen musste man zudem allerlei höchst seltsame Worte aus den Sprechblasen der gedruckten Comichefte in den Mund nehmen. Unser Vokabular wurde damit zwar um allerlei hübsche Lautmalereien bereichert, zum Leidwesen allerdings eines jeden humanistisch gebildeten Deutschlehrers. Biber, biber, boing. Biber, biber, boing. Das einfache Konzept hierfür brachte der Cartoon-Künstler Chuck Jones einmal in einem Vortrag im wahrsten Sinne des Wortes auf den Punkt. Meine Damen und Herren, ich habe hier zwei neue Worte mitgebracht. Das eine heißt Tackety und das andere Gloomb. Dann zeichnete er zwei kleine Kritzeleien an die Tafel. Eine dünne, krakelige mit Ecken und Kanten und daneben mit fetterem Strich ein rundliches Etwas. Und was ist nun davon wohl ein Tackety und was ein Gulump? Strich, Strich, Tackety, das bin ich. Schwipp, schwapp, schwubum, na wer denn sonst? Gulum. So wie sich Stallings Mitarbeiter Track Brown als Geräuschvirtuose einen Namen machte, so gab es bald daneben eine ganze Reihe prominenter Stimmakrobaten. Einer davon war Sam Costello, dem die schwierige Aufgabe zugefallen war, den ewig pfeifeschmauchenden Popeye zu nuscheln und dabei des Öfteren auch noch zu singen. Nah, 'tain't so. I am what I am on account of I eats me spinach. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Now I am what I am. Die Epoche des mit Musik unterlegten Zeichentrickfilms begann im Jahre 1928 mit dem ersten Auftritt der Mickey Maus in dem 7-minütigen Kurzfilm Steamboat Willie. Sein Publikumserfolg machte sofort Schule und in ihren Silly Symphonies ließen Disney und Stalling dann neben der Maus noch einen großen gewalttätigen Wolf, drei kleine Schweinchen und einige später weltberühmte Enten auftreten. Das Publikum sah im Grunde nur die Bilder, die Musikgelehrten aber suchten und fanden bald einen treffenden Begriff auch für den neuen Umgang mit Melodien und Rhythmen, im Musiklexikon zu finden unter M. Mickey Mousing ist die akustische Doppelung von Ereignissen im Film. Dies ist entweder eine künstlerische Todsünde oder eine Tugend, je nachdem. Ob der arme Kojote Ova Confidentii Vulgaris den Roadrunner Disaperialis Quickius denn wohl dieses Mal erwischt? Nein, das war dann wohl leider wieder nichts. Und was könnte eine Horde hungriger Dick for a pack of hungry cannibals. Dieser Soundtrack entstand in einer Zusammenarbeit von Stalling mit Raymond Scott, einem recht erfolglosen Jazzmusiker, hatte, dass sein Swing-Hörer, das aber dergleichen, in der Trickfilmmusik schon längst und sogar noch weit skrupelloser eingesetzt und daneben auch noch recht gut bezahlt wurde. Das galt vor allem für die TV-Comics, während die immer größeren Disney-Spielfilme verstärkt darauf achteten, dass sich auch ihre Begleitmusiken auf Platten verkaufen ließen und deshalb immer mehr hitparadentaugliche Songs einbauten und auch den Hintergrundmusiken ihren früheren Anarchismus mehr und mehr austrieben. Tiere bilden, wie man weiß, das typische Personal der Comic-Stories. Und so ist die Comic-Musik fast immer auch eine Collage aus seltsamen Tierlauten. Zum Beispiel Katzenmusik. Schon Ignaz Bieber, der große Geigenvirtuose des 17. Jahrhunderts, hat in einer seiner Violinsonaten allerlei Viehzeug porträtiert und sich dafür vor allem bei späteren Kritikern den vernichtenden Vorwurf der Albernheit zugezogen. Im 19. Jahrhundert hatten die Künstler es dann gelernt, derart lustige Programmmusiken gleich von vornherein als pädagogisch wertvoll für die musikalische Früherziehung auszugeben. So machte es auch Sergei Prokofjew, als er seine Katze in Peter und der Wolf die Ente umschleichen ließ. Und allzu weit ist der Weg von dort nun wirklich nicht mehr bis zu Henry Mancinis Pink Panther. Oder auch bis zu Winston Sharples Felix the Cat. Die Tierliebe der Fernsehzuschauer jedenfalls provozierte endlose Serien von Wald- und Urwaldgeschichten. George, George of the Jungle, friend to you and me. Ah, watch out for that tree. Watch out for that. Ah, oh. So sehr man in der amerikanischen Popkultur auch immer bereit ist, patriotische Heldengestalten anzubeten, so wenig ist man aber andererseits abgeneigt, diese dann und wann auch einmal wieder von ihrem Sockel zu holen und sich über ihr aufgeblasenes Gehabe lustig zu machen, gerade im Comic. Und dann trifft es eben einen wie den Anti-Tarzan George of the Jungle oder den tapferen Ranger Dudley Do-Right. Vor allem die entsprechenden Musiken werden dann gerne in geradezu defätistischer Weise verhunzt. Zum Beispiel das Militär mit seinen schmetternden Märschen und Fanfaren. Detektivfilme à la Philip Marlowe oder Mickey Spillane. Und natürlich immer wieder der Wilde Westen. Inspiriert von seinem Vorbild Carl Stalling hat sich auch der Jazz-Extremist John Zorn einmal an einer derart aberwitzigen Collage versucht. In seinem Stück Speed Freaks, das übrigens ohne irgendwelche Studiotricks eingespielt worden ist, zitiert er in 45 Sekunden 30 unterschiedliche Stile. Zählen Sie ruhig einmal mit. Als Stalling sich 1958 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, da versteckte er als Abschiedsgruß in seiner letzten Komposition für den Chuck Jones-Film To Itch His Own augenzwinkernd ein altes Wiegenlied von Johannes Brahms. In den 60ern endete das goldene Zeitalter der handgemachten Cartoonmusik. Elektronik und Computer verbilligten und sterilisierten auch hier mehr und mehr die Produktionen. Und außerdem verlangten neue Arten von Zeichentrickfilmen, psychedelische Underground-Comics etwa oder später dann japanische Mangas, nach neuen, härteren Sounds. Thank you. Katzenmusik und Mickey Mousing, eine Sendung über klassische Cartoonmusik von Lutz Neizert. Die Sprecher waren Marc-Oliver Bögel und Hans-Jörg Krumpholz. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Anke Schlipf, Regie Maidon Bader, Redaktion Wolfram Wessels. Wer sich für Musik von Carl Stalling interessiert, findet diese auf zwei Alben, die in den 90er Jahren erschienen sind. The Carl Stalling Project 1936 bis 1958 heißen sie. Hier ist der Dschungel auf SWR 2 mit der musikalischen Tageskarte. Darauf heute noch bis 3 Uhr Ulita Knaus, Tosca, ein wenig bekanntes Genie namens Earl Singer, Sandra Weckert und natürlich das Tagesgericht von Matthew Herbert. Plat du jour, So heißt die neue CD von Matthew Herbert. Daraus war dieses Stück eben An Empire of Coffee. Matthew Herbert ist sicher einer der originellsten und intelligentesten Soundbastler der Gegenwart. Seine Klangcollagen sind mal eingängig, mal meditativ und manchmal anstrengend. Herbert ist nämlich ständig mit seinem Aufnahmegerät unterwegs und schneidet Alltagsgeräusche mit. Die hat er bisher dezent in seine Musik eingebaut. Auf der neuen Platte bestehen viele Songs ausschließlich aus Geräuschen. Küchen-, Essens- und Tiergeräusche. Diese Geräuschmusik ist zwar sehr faszinierend, aber eben manchmal auch etwas anstrengend. Plat du jour heißt die neue CD. Der Dschungel auf SWR 2, jetzt mit Sufjan Stevens. Der benennt seine Platten nach den amerikanischen Bundesstaaten. Seine aktuelle CD heißt Illinois. So viel Noise, also Krach, ist allerdings nicht zu hören. Es geht schon eher melodisch zu bei Sufjan Stevens. Wir hören das Titelstück Come On, Feel the Illinois im ungewöhnlichen Fünfvierteltakt. Thank you. dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. The city desert makes you feel so cold. He's got so many people, but he's got no soul. And it's taking so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to see that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. But you're crying now. There's a lot in his place. He opens his door. He's got that look on his face. And he asks you where you've been. You tell him who you've seen. And you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, then you'll settle down with some quiet little town and forget about everything. But you know you'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling. Rolling, he's the Rolling Stone. And when you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. And you're going mit der ich noch aufgewachsen bin, jedenfalls mit dem Original Baker Street von Jerry Rafferty, hier sehr verjazzt eingespielt von Ulita Knaus. Die hat das Stück im Radio gehört und dachte sich, Mensch, das probiere ich mal aus. Noch ein paar andere Remakes sind drauf auf der Platte, auf der neuen, zum Beispiel Let Love Rule von Lenny Kravitz, und dem Song raubt sie wirklich auch noch das letzte Restchen Rock. Überhaupt sehr beschwingt, beswingt und positiv ist diese Platte. Und hervorragend aufgenommen. Also ein ganz besonders heißer Tipp für die Hi-Fi-Freunde im Dschungel hier. Ulita Knaus, Sea Journey heißt die neue CD. Und wo wir schon bei gutem Sound sind, hier im SWR 2 Dschungel, auch der österreichische Meister-DJ Richard Dorfmeister hat sich zurückgemeldet. Zusammen mit Rupert Huber macht er Musik unter dem Namen Tosca. Für ihre neue Platte haben die beiden jetzt den guten alten Earl Singer ausgegraben. Der war an der Entstehung von so gut wie allen entscheidenden Musikrichtungen beteiligt. Sogar Bob Dylan nahm er einst die Angst vorm Songschreiben. und obwohl er schon 60 Jahre alt ist, geht seine neue Scheibe ab wie die Post und ist gerade der Hit in den New Yorker Clubs und Discos. Misstrauisch geworden? Zu Recht. Erzinger gibt es nämlich gar nicht. Dahinter steckt Rob Gallagher alias Galliano. Der wollte wissen, ob sich seine Musik auch verkauft, wenn nicht Galliano draufsteht. Unter verschiedenen Namen hat er dann Musik veröffentlicht und Earl Singer ging einfach am besten. So gut, dass er sogar von Tosca nach Wien eingeladen wurde. Dort entstand unter anderem dieses Stück, Super Rob. Gemeint ist natürlich Rob Gallagher, Entschuldigung, Earl Singer. Thank you. die Berliner Saxophonistin Sandra Weckert. Sie gilt ein bisschen als das Enfant terrible des deutschen Jazz. Jedenfalls liest man das immer wieder. Und ich finde, das sagt mehr über den deutschen Jazz aus als über Sandra Weckert. Deren Musik ist teilweise schon etwas schräg, aber ein Enfant terrible, dafür finde ich es doch ganz schön gut zu konsumieren. Mrs. Shrill's Mind-Blowing Experience heißt ihre neue und spannende CD, erschienen unter ihrem neuen Bandnamen Lo and Behold. Das Stück haben wir im Internet aufgelistet, wie alle anderen dieser Sendung auch, zu finden auf unserer Homepage www.swr2.de Dschungel. Morgen kommt hier die Machete, das Dschungelmagazin mit Franziska Storz, um 14:05 hier auf SWR 2. Zum Schluss gehen wir nochmal in die Küche mit Matthew Herbert. Mein Name ist Roland Wagner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Nachrichten. Es ist 15 Uhr. Stuttgart. Seit dem Mittag verhandeln Ärzte der Universitätskliniken mit den Ländern über mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Die Ärztevertretung Marburger Bund fordert 30% mehr Lohn für die insgesamt rund 22.000 Ärzte an den Universitätskliniken. Am Ende der Verhandlungen müsse eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Ärzte stehen, sagte der Vorsitzende Montgomery. Der Verhandlungsführer der Länder Möllring betonte, dass eine Gehaltserhöhung letztlich zu steigenden Kassenbeiträgen führe. An den 4 Unikliniken in Baden-Württemberg könnte es ab Oktober zum Streik kommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das nichtärztliche Personal zu einer Urabstimmung aufgerufen. Hamburg. Bei der Verhandlung wegen überhöhter Gaspreise haben die Kläger einen ersten Teilerfolg erzielt. Nach Ansicht des Hamburger Landgerichts muss das Unternehmen E.ON Hanse seine Bücher offenlegen. Der Hinweis auf die Koppelung des Gaspreises an den gestiegenen Ölpreis reiche nicht aus. Bis zur Prüfung wichtiger Unterlagen müssten die Kunden die Preiserhöhung nicht zahlen. Das Energieunternehmen hat seit Oktober vergangenen Jahres die Preise um insgesamt 25% angehoben. In einer Sammelklage haben sich 52 Gaskunden dagegen gewehrt. Die endgültige Entscheidung soll am 8. Dezember verkündet werden. Heilbronn. Vor dem Landgericht beginnt Mitte November die Berufungsverhandlung wegen erhöhter Gaspreise. Das Amtsgericht hatte im April die 10%ige Preiserhöhung eines Gasversorgers für unrechtmäßig erklärt. Das Unternehmen weigert sich, seine Bücher offenzulegen und beruft sich auf die Bindung des Gaspreises an den Ölpreis. Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen von 4 weiteren kleinen Parteien gegen die vorgezogene Bundestagswahl abgewiesen. Die Republikaner, die Zentrumspartei und 2 weitere Kleinparteien hatten beanstandet, dass sie zu wenig Zeit gehabt hätten, sich auf die Wahl vorzubereiten. Die Verfassungsrichter wiesen darauf hin, dass sich die Regelungen des Grundgesetzes zu vorgezogenen Neuwahlen auf die Parteien beziehen, die schon im Bundestag vertreten sind. Mit derselben Begründung hatten die Richter schon die Klagen der Familienpartei und der ÖDP abgewiesen. Koblenz. Das ZDF muss der NPD keine Sendezeit für einen 3. Wahlspot einräumen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschieden. Es wies darauf hin, dass Sendeanstalten den politischen Parteien je nach deren Bedeutung Sendezeit einräumen. Die Bedeutung der NPD sei dabei nicht mit der der Linkspartei zu vergleichen. Die Linkspartei darf im ZDF 3 Werbespots senden. Mainz. An den KZ-Gedenkstätten Osthofen und Hinzart in Rheinland-Pfalz dürfen künftig keine Rechtsextremisten mehr demonstrieren. Der Landtag hat die beiden Gedenkstätten unter besonderen Schutz gestellt, weil sie von historisch herausragender überregionaler Bedeutung sind. Dort werde an die Opfer der Menschen unwürdigen Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten erinnert. Nach dem neuen Versammlungsrecht dürfen an solchen Orten keine extremistischen Demonstrationen mehr stattfinden. Hamburg. Bei einem Transport von radioaktivem Müll aus dem Atomkraftwerk Krümmel sind die Grenzwerte um das 5-fache überschritten worden. Der Atommüll wurde ins Zwischenlager Gorleben gebracht. Die Strahlenwerte betrugen 25 Becquerel pro Quadratzentimeter, erlaubt sind 4. Beim niedersächsischen Umweltministerium hat man keine Erklärung für die erhöhten Werte. Die Bevölkerung sei aber nicht gefährdet gewesen, hieß es. SWR-Nachrichten, Redaktion Christian Haug. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Hoch bringt feuchte Luft zu uns. Die Vorhersage. Die Wolkendecke lässt ab und zu die Sonne durch. Etwas Nieselregen fällt nur noch ganz selten. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer West- bis Südwestwind. Nachts beginnt es in Rheinland-Pfalz zu regnen, sonst bleibt es noch trocken. Die Werte sinken auf 17 bis 12 Grad. Morgen bleibt es in Rheinland-Pfalz regnerisch, sonst wechseln sich dichte Wolken und etwas Sonne ab. Die Höchstwerte bei bügem Wind 14 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Samstag wechselhaft und am Sonntag etwas freundlicher. Die Zeit 15.05 Uhr. SWR 2. Fortsetzung folgt. Heute hören Sie die 25. von 32 Folgen des Romans »Die Entdeckung der Langsamkeit« von Stan Nadolny. John Franklin und nur ein paar der Gefährten haben die Expedition überlebt. Das Unternehmen selbst ist gescheitert. Sie hatten die Nordwestpassage wieder nicht gefunden. Franklin ist mittlerweile wieder in London und ohne Chance, wie er glaubt, je wieder ein Kommando zu bekommen. Jetzt schreibt er auf, was er erlebt hat. John Franklin schreibt ein Buch. Es liest der Autor Stan Nadolny. Der Häuptling kam den Hügel herauf mit gemessenem und würdigem Gang. Er blickte weder nach rechts noch nach links. John ließ die Stelle so stehen, obwohl er wusste, dass damit wenig gesagt war über seine damaligen Gefühle bei diesem Anblick, über die unklare, bange Situation und über die seltsame Hoffnung, die der Häuptling ihm vom ersten Augenblick an eingeflößt hatte. Trotzdem war es ein brauchbarer Satz, weil jedermann seine eigenen Gefühle in ihn hineinstecken konnte oder sogar musste. So ergab sich aus den Enttäuschungen des Schreibens schließlich etwas Gutes, eine neue Arbeit, auf die John sich verstand, weil er in ihr das Mögliche wollte und das Unmögliche wegließ. Schon etwa um das 15.000. Wort herum waren seine Ziele erreichbar geworden. Das Buch musste, wenn es seinen Autor rechtfertigen sollte, gut geschrieben sein. Das war eine Zeitfrage, weiter nichts. Es musste einfach sein, damit möglichst viele Leute begriffen, wie gut es war. Es musste über 300 Seiten haben, damit alle, die es besaßen, sich damit sehen lassen konnten. Die alte Frau starb. Ihr Fenster war noch 4 Tage lang deutlich sauberer als alle anderen. John war traurig, denn er hätte ihr gern das fertige Buch geschenkt. Missmutig saß er da und dachte plötzlich, dass der Bericht die Leser langweilen könnte. Er beschloss, Elinor zu besuchen, die Dichterin. Er wollte sie fragen, wie man es schaffte, dass ein Buch niemanden langweilte. »Wie viel haben Sie denn schon geschrieben?«, fragte sie. 82.500 Wörter«, antwortete er. Da lachte und hüpfte sie, und John fasste sie instinktiv um die Hüfte und hielt sie fest. Das hätte er nicht tun sollen, denn sie verpflichtete ihn augenblicklich, an ihrem literarischen Sonntagszirkel teilzunehmen. Er versuchte alles, um das abzuwenden, verwies auf seine Arbeit, schützte sogar religiöse Gründe vor, die ihm eine sonntägliche Literaturveranstaltung streng verböten. Es half nichts, sie glaubte ihm kein Wort. Elinors Zirkel hieß Attic Chest. Es ging bei ihr sehr griechisch zu. Die Stoffbespannung der Wand enthielt allerlei Tempelreste, Amphitheater und Ölbäume. Mäandermuster zwirbelten sich um jedes Polster und das Schachbrett ruhte auf einer korinthischen Säule. Auch Marmorköpfe mit Lorbeerkränzen fehlten nicht. Mehrere Mitglieder der Versammlung wollten demnächst sterben, am liebsten in Hellas, notfalls auch in Rom. John verstand das sofort, weil es mehrmals wiederholt wurde. Elinor las ein Gedicht vor, dann ein gewisser Eliot und schließlich ein kahlköpfiger Mann namens Sharp, der vorher und nachher Erklärungen abgab. Man nannte ihn wohl deshalb auch Conversation Sharp. Nach dem Lesen sagte irgendjemand etwas Ergriffenes und alle Schweigenden schienen dem zuzustimmen oder zumindest erfolglos um Einwände zu ringen. John tat es ihnen nach und fuhr gut damit. In den Gedichten ging es ebenso wie in der Unterhaltung um Gefühle und Elemente. Von den elektrischen Grundlagen der Sympathie war die Rede und von Feuerteilchen, die sich in jeder Materie befänden. Sie gäben allen Dingen ihr spezifisches Temperament. Aus Breslau stammte die These, ein Diamant sei ein zu sich selbst gekommener Kieselstein. Ein Sonntag reichte nicht aus, um solche Ahnungen und Erkenntnisse gewissenhaft zu bedenken, vom Besprechen gar nicht zu reden. John war sehr froh, dass man ihn nichts fragte. Er schwieg und beobachtete die anderen mit wachsender Verwunderung, denn er hatte noch nicht herausbekommen, wodurch diese große Lebhaftigkeit zustande kam. Schließlich hatte er es. Es musste ein Spiel sein. Sie spielten alle das gleiche Spiel, jeder auf andere Weise. Da gab es Menschen, die laut und begeistert von sich selbst sprachen wie Elinor. Das gab ihnen einen Schwung, der es anderen schwer machte, sie zu unterbrechen. Andere sagten am Ende jedes Satzes »und«. Aber sie waren machtlos gegenüber denjenigen, die es verstanden, in die hauchdünne Pause vor dem »und« einzudringen und Bemerkungen zu machen. Die Hauptspielregel hieß offensichtlich, das Wort ergreifen und so lange wie möglich behalten. Mr. Elliot legte beim Zuhören den Kopf so schief, dass er einem hart am Windsegler bei kräftiger Brise glich. Nach einiger Zeit begann er zustimmend zu nicken und verstärkte das immer mehr, bis der andere verstummte, um seine Zustimmung auch in Worten zu erhalten. Was dann kam, war aber Kritik. Oder Miss Tuttle. Sie begann das Zuhören mit hoch erhobenem Haupt, senkte dann nach und nach das Kinn, bis es schließlich auf ihrem Spitzenkragen anlangte. Spätestens dann fing sie unweigerlich zu sprechen an, ob der andere nun fertig war oder nicht. So befand sich jeder Sprecher im Wettlauf mit Miss Tuttles Kinn, und nervöse Leute bemühten sich angstvoll um Kürze. Da John nicht zu Wort kommen wollte, stand er außerhalb des Spiels und konnte es mit Gelassenheit betrachten. Aber bald war es damit aus, denn Mr. Sharp hatte ihn nach dem Verlauf seiner Reise gefragt, schon zum 2. Mal. Andere machten John darauf aufmerksam. Sofort sagte niemand mehr etwas, alle warteten auf Johns Worte. Nun musste er in das hallende Schweigen hineinstolpern mit seinen armen, wiederholungsreichen Sätzen. Je mehr er sich schämte, desto wohler es gehört, wollten ihn das aber nicht merken lassen und taten ganz neugierig und erstaunt. Er machte es so kurz wie möglich. Zum Glück war auch bald wieder von etwas anderem die Rede, vom Augenblick und von der Fähigkeit der Kunst, ihn einzufrieren. Es ging um griechische Vasenbilder. Das interessierte John, denn er konnte sich vorstellen, was daraus werden würde. Aus mehreren gefrorenen Augenblicken ließ sich Bewegung abbilden. Das wollte er den Dichtern sagen, aber jetzt kam er nicht mehr zu Wort. Er holte tief Luft für seine guten Sätze, aber niemand achtete darauf. Auch wenn er sich den Anschein gab, als ob er vor Wissen gleich platzen würde, hatte niemand Mitleid. Daher gab er das wieder auf und sah sich nur Elinors schöne hellbraune Augen an und wie sich in ihrem Nacken die Haare sanft kräuselten. Das genügte ihm. Auch er konnte Augenblicke festhalten, vielleicht besser als die, die darüber sprachen. Als die letzten Gäste gegangen waren, blieb John noch etwas da. »Sie finden dich interessant, weil du ein Schiff führen kannst«, meinte Elinor. »Außerdem finden Künstler an einem Menschen, der von Rechts wegen tot sein müsste, großes Gefallen. Allein schon die Narbe in der Mitte der Stirn.« »Kennst du den Maler William Westall?«, fragte John. »Ich kenne ein Bild von ihm«, antwortete Elinor. »Der Monsun zieht herauf. Er ist durchaus begabt.« Plötzlich wusste John, dass sie genauso große Schwierigkeiten hatte wie er, das richtige Wort zu finden. Bei ihr wirkte sich das nur anders aus. Begabt, was für ein ödes Wort für einen Mann oder ein Bild. Sie fanden alle die richtigen Worte nicht, aber sie waren eben schnell und gingen mit diesem Mangel anders um als er. Wieder in die Frith Street und schrieb weiter Tag und Nacht. Um durchzuhalten, hatte er seinem Willen einen neuen Brocken hingeworfen, den Schlusssatz. Er hatte entschieden, wie das Buch aufzuhören habe. Und so endete unsere lange, anstrengende und unglückliche Reise in Nordamerika, auf der wir zu Wasser und zu Lande 5.550 Meilen zurückgelegt hatten. So und nicht anders musste er lauten. Wenn John müde wurde, hieß er seinen Willen prüfen, ob der Satz schon geschrieben werden konnte. Der einfältige Diener prüfte und konnte nur antworten, noch nicht ganz. Der Rest des Jahres 1823 brachte drei Ereignisse, mit denen niemand gerechnet hatte. Im August heirateten John Franklin und Elinor Porden. Im September brachte der Verleger Murray Johns Reisebericht heraus. Es war ein teures Buch, 10 Guineen das Exemplar. Schon 3 Wochen später kam Murray mit dem Drucken nicht mehr nach, weil alle Welt es haben wollte. Auf einen Schlag galt John Franklin als tapferer Forscher und großer Mensch. Er hatte gar nicht erst versucht, sich zu rechtfertigen, sondern das Unglück genau geschildert, nichts weggelassen und auch seine eigenen Hilflosigkeiten zugegeben. So etwas mochten die Engländer. Sie kamen überein, dass dies Hilflosigkeiten seien, die man nur zusammen mit der Menschlichkeit ablegen könne. Sie wollten Franklin so siegen oder untergehen sehen, wie er war. Kleinlich und kurzsichtig schien ihnen jeder Zweifel an seinem Wissen und Können. Er wurde geehrt von Admiralen, Wissenschaftlern und Lordschaften, und jedermann war binnen weniger Tage schon jahrelang mit ihm bekannt. Noch im selben Monat wurde er in die Royal Society aufgenommen, und die Admiralität beeilte sich, ihn endlich auch formell zum Kapitän zu ernennen. Das dritte Ereignis: Peter Mark Rodgett kam zu Besuch, um ihm zu gratulieren. Und dabei teilte er Franklin mit, er sei gar nicht langsam. Er sei nie langsam gewesen, sondern ein ganz normaler Mensch. So war das. Plötzlich war er normal und zugleich der Größte und der Beste. Jetzt fürchtete er wie Richardson, dass der Rest des Lebens rasch an ihm vorüberziehen würde. Jeder Tag brachte neue Gratulationen. Und was schrieben sie nicht alles in den Zeitungen? Jeder studierte an ihm herum, wie er wohl sei und wie er in Wirklichkeit sei. »Ich bin nur für lange Strecken geeignet«, sagte er zu Elinor. »Bei einem plötzlichen Durcheinander wie diesem muss ich mir Zeit nehmen.« Er zog sich nach Spilsby, Lincolnshire, zurück und dachte über alles gründlich nach. Elinor erwartete ein Kind. Wenigstens das stand noch nicht in der Zeitung. Über den Ruhm nachzudenken war für einen Berühmten nicht leicht. Er stand sich dabei selbst im Wege. Um nachdenken zu können, verbot sich Franklin deshalb energisch die Idee, der Ruhm hänge mit seinen wirklichen Qualitäten zusammen. Eher war es eine Sache der Sensation. Für die Londoner war er der Mann, der seine Stiefel aß. Und wenn sie ihn sahen, fiel jedem ein guter Witz über Hunger und Kälte ein. Ja, das war es. Allen fiel zu seiner Geschichte etwas ein. Deshalb kam er auch nicht wesentlich besser zu Wort als vorher. Mr. Elliot hatte gesagt, ein Held, das ist ein Pechvogel mit Charakter. Helden brauchen wir jetzt mehr denn je, und zwar als Gegensatz zu den Maschinen. Pause genutzt und eingeworfen, eine ziemlich abwegige Erklärung. Die Todesnähe ist es. Ein Held ist einer, der jung stirbt oder 10-mal mit dem Leben davonkommt und es dann ein 11. Mal riskiert. Und da neuerdings jeder außer mir selbst vom Tode schwärmt, Miss Tuttle, deren Kinn eben unten angekommen war, wurde ungeduldig. Gut, das wäre also ungeklärt. Die Leute lieben ihn einfach. Wenn sie mir sagen können, wie Liebe entsteht, wissen sie alles. Franklin interessierte sich weniger für die Entstehung als für die Frage, wie er mit seiner neuen, übermäßigen Auffälligkeit glücklich leben sollte. Zu Flora Reed sagte er, »Ruhm und Lächerlichkeit sind nah verwandt. Mit Ehre haben beide nichts zu tun.« Flora antwortete, »Ich beneide dich ja auch gar nicht. Was wirst du mit dem Geld tun?« »Am liebsten verschenken«, grübelte John. »Allerdings bin ich jetzt ein verheirateter Mann.« »Sieh da«, sagte Flora. »Und übrigens werde ich, wenn ich trotz allem kein weiteres Kommando erhalte, ein eigenes Schiff ausrüsten müssen.« Flora entschuldigte sich. Sie hatte zu tun. Dass er nicht von Natur langsam sein sollte, behagte John überhaupt nicht. Er brauchte diese Eigenschaft jetzt mehr denn je. Roget hatte die Maschine nachbauen lassen, mit der einst Dr. Orme Johns Geschwindigkeit gemessen hatte. »Sie hat einen Fehler«, sagte er. »Das Ergebnis der Messung hängt von der Meinung des Gemessenen ab. Will er langsam sein, dann sieht er schon bei einer geringen Rotationszahl ein vollständiges Bild. Will er schnell sein, ist er auch bei hoher Umdrehungszahl nicht zufrieden. Wann er jetzt sagt, bleibt ihm überlassen.« »Meine Langsamkeit ist aber von vielen Menschen beobachtet worden«, antwortete Franklin. »Und ich konnte auch dann nicht schnell sein, wenn ich wollte. Nie habe ich einen Ball fangen können.« »Warum Sie etwas nicht konnten, darüber habe ich keine Theorie, Herr Kapitän. Ich will mir auch keine anmaßen. Ich kann nur sagen, woran es wahrscheinlich nicht gelegen hat. Ist Ihnen das unangenehm?« »Nein, es ist belanglos«, hatte Franklin ihm erwidert. »Ich weiß, dass ich langsam bin. Berlengas, der Leuchtturm von Berlengas, hat mir den Beweis dafür geliefert, dass ich immer eine Runde nachgehe.« Nun wurde Roget sehr neugierig, aber den Beweis erhielt er nicht. John wechselte schwerfällig das Thema und überhörte alle Versuche, noch einmal auf diese Sache zurückzukommen. Auch der Bilderwälzer, mit dem sich Roget beschäftigte, interessierte Franklin weniger als früher. Das Schreiben hatte ihm da andere Gesichtspunkte gegeben, aber er musste lange nachdenken, bis er sie Roget erklären konnte. »Ich bin Entdecker«, sagte er. »Und entdecken heißt, selber direkt anschauen, wie etwas aussieht und wie es sich bewegt. Ich möchte mir von einem Bilderwälzer nichts vormachen lassen.« »Dann lehnen Sie auch Malerei und Literatur ab?«, fragte Roget. Franklin bat ihn, etwas zu warten. Er ging einige Male im Zimmer hin und her. »Nein, dann. Tour schildern zwar auch, wie etwas aussieht und nach welchen Regeln es sich bewegt, aber nicht, wie schnell das geschieht. Wenn Sie es doch irgendwie behaupten, kann man es sofort anzweifeln. Das ist wichtig. Denn wie lang die Dinge dauern und wie schnell sie sich ändern, müssen die Menschen selber sehen. Das verstehe ich nicht, antwortete Roget. Ist das nicht ein etwas bombastischer Einwand gegen eine harmlose Illusionsmaschine zur Unterhaltung? Ich würde Ihnen recht geben, wenn das direkte eigene Schauen durch einen solchen Apparat vollkommen ersetzt würde. Aber das wird niemals möglich sein. Franklin stand am Fenster und tat sich mit der Antwort schwer. Er zwinkerte, murmelte, schüttelte den Kopf und setzte mehrere Male zum Sprechen an, um dann doch lieber noch einmal zu überlegen. Ein Glück, dass Roget so viel Takt hatte. »Wie lange etwas dauert und wie plötzlich es anders sein kann«, sagte Franklin, »steht nicht fest. Es hängt vielmehr von jedem Einzelnen ab. Ich hatte genug Mühe damit, das zu akzeptieren, meine eigene Geschwindigkeit und die Art, wie sich die Welt für mich bewegt. Schon eine einzige Illusion kann gefährlich sein. Zum Beispiel...« »Ja, ein Beispiel«, rief Roget. »Wie ein Mensch angegriffen wird und kämpft, wie schnell ein Säbel ihn trifft und ob er überhaupt eine Chance hat durch Blick und Bewegung. Darüber darf es keine optische Behauptung geben, die wie eine Wahrheit aussieht. Wenn mein Augenmaß für Bewegungen unrichtig ist, dann ist es auch das Augenmaß für mein Selbst.«